Zunächst also für Schülerinnen und Schüler vom 7. Schuljahr an die Reihe Heimat und Welt. Der Unglücksfall auf der Bohrinsel Bravo hat in der letzten Woche Schlagzeilen gemacht. In der heutigen Sendung, das Milliardending, berichten wir über die Entwicklung der Ölsuche in der Nordsee. Aus dem Bericht eines Kapitäns über eine fast alltägliche Versorgerfahrt zu einer Bohrinsel in der Nordsee. Das Schreiben ist gerichtet an die Versicherungsabteilung einer großen bremischen Reederei. Am 10. November erreichte Motorschiff Pagenturm die Position Ekofisk. Die Wetterbedingungen waren äußerst schlecht und es herrschten ständige Windstärken zwischen 8 und 12. Am 19.11. verschlechterte sich das Wetter noch mehr, sodass auf der Bohrinsel G-Tide keine genauen Messungen von Windstärke und Wellenhöhe mehr gemacht werden konnten. Letzte Angabe, Wind Nordwest 75 bis 80 Knoten. Wellenhöhe über 65 Fuß. Wettereintragung 19.11. um 12 Uhr. Meistens bedeckt, heftige Regen- und Hagelschauer, Orkan. Schiff arbeitet äußerst heftig in extrem hoher See. Brecher über Deck, Aufbauten und Peildeck. MS Pagenturm lag vormittags noch verteut an der Tankerboje SBM2. Um 10.40 Uhr brach die Festmacherleine. Dabei wurde die Backbord-Festmacherklüse herausgebrochen und die Verschanzung nach außen gezogen. Tagebucheintragung vom 19.11. Tagebuch Nummer 23, Seite 18. Um 17.15 Uhr schwerer Brecher gegen Vorkante Brücke auf Steuerbordseite und über Peildeck. Hierdurch hervorgerufene ersichtliche Beschädigungen. Brückenfenster mit Klarsichtscheibe eingeschlagen. Brückenschott und Vorbau eingedrückt. Ausfall von Radardecker und UKW-Gerät. Verschiedene elektrische Elemente ausgefallen. Vormast verbogen, Deckstrahler abgerissen, Rettungsinseln losgeschlagen. Bei Tageslicht wurden dann weitere Schäden festgestellt. Vorkante, Schott, Kapitänskammer eingedrückt. Peilkompass, Reservekompass und Bootskompass durch schweren Seeschlag defekt. Peitschenantenne auf dem Peildeck zum Teil angebrochen. Sender des Echolotes durch Seeschlag defekt. Hauptsender auf der Brücke weist Seewasserschäden auf. Peilrahmenantenne angebrochen. Wie gesagt, ein Bericht über eine Versorgerfahrt im Rahmen des Üblichen. Die Nordsee gilt als rauestes Seegebiet der Welt. Kein Wunder, dass das dort geförderte Öl teuer ist. Seine Förderung erfolgt unter oft mörderischen Bedingungen. Im Februar 1976 berichtete der Autor dieser Sendung im deutschen Fernsehen über einen normalen Arbeitstag auf der Bohrinsel Deep Sea Driller. Eine schwimmende Plattform im sogenannten Frickfeld, in das sich Norweger und Briten teilen auf dem 60. Breitengrad zwischen den Shetlandinseln und der norwegischen Fjordküste. Die Bohrinsel ist amerikanisch, arbeitet mit kanadischem Know-how und französischem Kapital für die Norweger und wird betreut von einem deutschen Versorger. Hochbetrieb auf allen Plattformen. Noch vor Mitternacht soll angebohrt werden. Die Wassertiefe beträgt rund 100 Meter, die Sand- und Gesteinsschicht rund 2000 Meter. Das Bohrgestänge wird montiert. Das Frickfeld, über dem der Deep Sea Driller auf Station gegangen ist, gilt als eines der ergiebigsten Erdgaslager der Nordsee. Man rechnet mit rund 200 Milliarden Kubikmetern. Noch steht man hier erst am Anfang einer mit 7 bis 8 Milliarden Mark kalkulierten Erschließung. Schon 1977 werden zwei Pipelines das Feld mit Schottland verbinden, durch die dann 30% des britischen Gasjahresverbrauches fließen sollen. Dann wird hier, wo die Roughnecks, die Raunacken auf dem Deepsea Driller noch einsame Pionierarbeiten leisten, eine Fabrikstadt auf dem Meer errichtet sein. Bestehend aus zwei fest auf dem Meeresboden aufgesetzten Produktionsplattformen. Aus Stahl die eine, die andere aus Zement. Einer Aufbereitungsanlage für das Gas und einer Behandlungsplattform mit Unterkünften für 120 Mann. Was sind das für Männer, die ein solches Leben auf sich nehmen? Die Roughnecks, die ölverschmierten Raunacken, von denen sich ihre Vorarbeiter, die Driller und Bohrmeister, meist nur durch den etwas auffälligeren Aluminiumhelm unterscheiden. 14 Tage lang schuften sie auf der Bohrinsel in 12-Stunden-Schichten, die keine Unterbrechung kennen. Zeit ist Geld. Malochen, schlafen. Das ist der Rhythmus. Kein Schnaps, keine Frauen. Wer mit einer Alkoholfahne erwischt wird, fliegt. Nach 2 Wochen werden sie per Hubschrauber für wiederum 14 Tage an Land gebracht. Urlaub. Für dieses Leben kassiert der durchschnittliche, ungelernte Raunacken rund 40.000 Mark im Jahr. Das war im Februar 1976. Bericht über einen normalen Arbeitstag auf der Bohrinsel Deep Sea Driller. Nur wenige Tage später, im März, Orkan über der Nordsee. In die zahlreichen Notrufe mischte sich auch dieser. Mayday, Mayday, Mayday. Bohrinsel Deep Sea Driller gekentert. Deep Sea Driller gekentert. Mayday, Mayday, Mayday. Der blanke Hans, die Nordsee, die Mordsee hatte zugeschlagen. Die Bohrinsel Deep Sea Driller war nur noch ein treibendes Wrack. 6 Mann der Besatzung kamen ums Leben. Das ist die andere Seite des Alltags im Ölgeschäft in der Nordsee, die Gefahr. Trotzdem, im Seegebiet zwischen den britischen Inseln und der Fjordküste von Norwegen, aber auch zwischen Holland und Jütland, ist seit einigen Jahren das kostspieligste industrielle Abenteuer im Gange, das je von den Ländern Europas in Angriff genommen worden ist. Mit Milliardeneinsatz wird dort im Sommer wie im Winter, bei Tag und bei Nacht, rund um die Uhr und rund um das Jahr nach Erdöl gebohrt. Und wie jedes Abenteuer hat auch dies seine Vorgeschichte. Es klingt verblüffend, aber es stimmt. Der Startschuss für die Erdöl- und Erdgaserschließung in der Nordsee fiel auf einem Zuckerrübenfeld in Holland. Damals, 1959, entdeckte man nach 13-jähriger Suche und nach mehr als 200 vergeblichen Versuchen mit der Bohrung Slochtern 1 in etwa 3000 Meter Tiefe das Erdgasfeld Groningen, wie sich bald herausstellte, eines der größten Erdgasfelder der Welt. Seine Reserven entsprechen mit rund 2000 Milliarden Kubikmetern 60% der Erdgasreserven des Staates Texas, des größten Erdgasförderers der USA. Erdgas in Groningen. Die Geologen folgerten weiter und die Ölbosse, Amerikaner, Briten und Holländer, hörten zu. Mr. McBride, darf ich Sie für einen Augenblick um Gehör bitten? Aber nur, wenn Sie mir nicht wieder mit Ihren Nordseeplänen kommen, mein lieber Smith. Sir, eben darum geht es aber. Smith? Der Fund bei Groningen ist der letzte schlüssige Beweis, der uns bisher gefehlt hat. Groningen liegt auf dem Festland. Richtig, Sir. Aber die geologische Struktur, die dort vorherrscht, setzt sich unter der Nordsee fort bis nach Großbritannien und noch weiter. Sehen Sie, Sir, ich habe mir erlaubt, meine diesbezüglichen Überlegungen in Form einer geologischen Karte zu Papier zu bringen. Das hier, Sir, das hier ist Groningen. Sie erkennen, Muttergestein, Speicher, Struktur, Abdeckung. Na ja. Die 4 Voraussetzungen zur Bildung wirtschaftlich nutzbarer Erdöl- und Erdgaslagerstätten. Und eben diese 4 Voraussetzungen, wie hier in Groningen vorgefunden, finden sich auch unter dem Wasser der Nordsee. Hier, hier und hier. Nun gut. Nehmen wir mal an, Sie hätten recht, Smith. Nehmen wir mal an, in der Nordsee gibt es tatsächlich Erdöl. Die Frage ist dann, wie teuer kommt es uns zu stehen? Wir müssen, um diese Lager zu erschließen, Milliarden und Abermilliarden investieren. Und das in der Konkurrenz zum billigen Nahostöl. Wissen Sie, worauf das hinausliefe? Auf geschäftlichen Selbstmord. Dass damals, 1959, vom Nordseeöl keiner so recht etwas wissen wollte, hatte mit der Marktlage zu tun. Die Energiekrise war noch nicht in Sicht, im Gegenteil. Das Öl aus Nahost war billig und es floss und floss und floss. Technische Probleme standen einer Förderung des Nordseeöls kaum im Wege. Die Förderung von Erdöl aus dem Meeresboden begann schon 1896 vor Kalifornien. Man erreichte die unterseeischen Ölvorkommen durch Richtungsbohrungen. Sie wurden von Bohrtürmen aus vorgenommen, die auf Rampen im seichten Küstengewässer standen. 1914 begann dann die Erschließung des Öls im Maracaibo-See in Venezuela, aus dem bisher nahezu 100 Millionen Tonnen Rohöl gewonnen worden sind. Aber erst gute 40 Jahre später wagte man sich mit einer Ölbohrung außer Sicht des Landes. Sie wurde 1947 im Golf von Mexiko niedergebracht. Von der Erschließung der unter der Nordsee gelegenen Ölfelder Abstand zu nehmen, war und blieb eine rein kaufmännische Entscheidung der Konzerne. Die Nordsee ist das verdammt raueste Seegebiet der Welt. Das Öl war zu teuer. Und dabei blieb es. Bis zum Herbst 73. Krieg in Nahost. In ihrer Auseinandersetzung mit dem missliebigen Staat Israel erklärten die Araber das Öl aus Nahost zur Waffe. Sie drehten den Ölhahn zu und teilten die von diesem Ölfluss abhängigen Nationen ein in Freunde und Feinde. Die Folgen für die westlichen Industriestaaten: gelähmte Industrien, Verknappung und Verteuerung des Heizöls, Fahrverbot an den Wochenenden, Tempobegrenzung und schließlich ein drastisch hochgesetzter Benzinpreis. Alles zusammen ein Schock. Als wenig später die Verbote und Beschränkungen wieder aufgehoben wurden, die Teuerung jedoch blieb, entpuppte sich der Boykott als Vorbote einer Dauerkrise. Das Zeitalter der billigen Energie, auf der unser Wohlstand gegründet wurde, war zu Ende. Die Stunde des Nordseeöls hatte geschlagen. Die Europäer, allen voran Norweger und Briten, griffen zu. Zur Sache, Mr. Harris. Soeben habe ich über das Nordseeöl mit dem Premier gesprochen. Wir haben grünes Licht, ab sofort. Mr. McBride, die Erschließung des Nordseeöls wird kein Spaziergang sein. Natürlich nicht. Aber das Kapital steht zur Verfügung. Und für die Technik sind Sie zuständig. Was brauchen wir? Plattformen, Schiffe, Hubschrauber, Personal. Nun, ab heute können Sie chartern und ordern. Mr. McBride, so sehr ich das Vertrauen zu schätzen weiß, das Sie in mich setzen, so sehr fühle ich mich aber auch verpflichtet, Ihnen gegenüber noch einmal zu wiederholen. Das wird kein Spaziergang sein. Ja, ja. Die Nordsee ist nicht so zahm wie der Golf von Mexiko. Wo liegen die Schwierigkeiten? Vor allem würde ich sagen, in den Seeverhältnissen, speziell im Winter. Statistisch gesehen weht es dort in 60% der Zeit mit Stärke 5 und mehr, an jedem vierten Tag sogar mit Stärke 7 und darüber. Dementsprechend hoch und hart ist der Seegang. Na und? Klipp und klar, Mr. McBride. Mit den Hubinseln, die uns heute zur Verfügung stehen, werden wir nicht weit genug von den Küsten wegkommen. Wir brauchen neuartige Bohrinseln. Schwimmende Plattformen, die jedem Wetter standhalten. Und da gibt's noch nicht allzu viel. Stichwort Hubinsel. Die Hubinsel ist eine Plattform mit dem Bohrturm und allen anderen technischen Einrichtungen zum Niederbringen einer Bohrung, sowie mit Unterkunfts- und Arbeitsräumen für die Besatzung. An ihren Ecken hat sie 3 oder 4 lange Beine. Diese werden auf den Meeresboden hinabgelassen. Danach wird das Bohrdeck so weit über die Wasseroberfläche angehoben, wie es der Seegang erforderlich macht. Die meisten Hubinseln können in Wassertiefen bis zu 100 Metern arbeiten. Dort jedoch, wo die Nordsee das meiste versprach, zwischen England und Norwegen, hatte man es mit Wassertiefen von 200, 300, ja 400 Metern zu tun. Viel zu tief für die bewährten Hubinseln. Ein neuartiger Bohrinseltyp wurde entwickelt. Stichwort Halbtaucher. Halbtaucher sind Bohrplattformen, die auf gewaltigen Schwimmtanks stehen. Über dem Bohrpunkt angekommen, werden die Schwimmtanks so weit mit Seewasser gefüllt, dass die Insel die notwendige Stabilität erhält. Das Deck aber noch genügend weit aus dem Wasser herausragt. Da die Schwimmtanks tief im Wasser liegen und die das Deck tragende Gitterstruktur den Wellen nur wenig Widerstand bietet, liegen Halbtaucher auch bei stürmischer See recht ruhig und erlauben auch bei schlechterem Wetter das Fortsetzen der Bohrarbeiten. Die Plattformen dieser Riesen sind größer als Fußballfelder und haben im Schlepp, das heißt vor dem Fluten der Schwimmtanks, eine Höhe von fast 50 Meter über dem Wasser. Weitere 70 Meter misst der darauf montierte Bohrturm. Und trotzdem, immer wieder zerschlägt die Nordsee auch dies. Ah, McBride. Harris! Sir, ich bitte um Nachsicht wegen der nächtlichen Störung. Ja. Schlimme Nachricht. Die Stepflo ist soeben abgesoffen. Mein Gott. Ja, und die Leute? Werden gerade aufgefischt. Wir haben sämtliche Hubschrauber im Einsatz. Und wie ist das passiert? Wie schlechtes Wetter, Sir. Miserables Wetter. Sie hören ja wohl selbst. Herr Gott, die Insel galt als schlechtwetterfest. Wurde sie nicht eigentlich sogar für den Einsatz in der Nordsee konstruiert? Das ist richtig, Mr. McBride. Aber ganz offenbar hat man die Nordsee unterschätzt. Die Konstrukteure gingen bei den Stabilitätsberechnungen von einer maximalen Wellenhöhe von 20 Metern aus. Und wann gibt es sowas schon? Wann es das gibt, Mr. McBride. Dieser verdammte Nordweststurm hat uns Wellen von 30 Metern beschert. 30 Meter! Dem war die Insel nicht gewachsen. 30 Meter? Jawohl, Sir. So viel wurde zuletzt gemessen. Dann brach eines der Schwimmbeine weg und die Insel kippte um. Ich sagte ja, Öl aus der Nordsee, das ist kein Spaziergang. Die Wellen, die die schwimmende Insel zerstörten, hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Tausende von Kilometern zurückgelegt. Tag um Tag vorangepeitscht von Stürmen, die sich nicht zu entscheiden vermochten zwischen Nordwest und Nordost. Sie waren von Grönland und aus dem Nordatlantik kommend durch die Enge zwischen den Shetlands und den Orkneys hindurchgepresst worden wie durch eine Düse, wahre Ungetüme von Wellen, in denen sich die ganze Heimtücke des kurzen, harten Seeganges der flachen Nordsee mit der Gewalt des haushohen Seeganges des weiten Atlantischen Ozeanes paarte. Und so wie die Staflow gingen im Ringen um das Nordseeöl auch diese Bohrinseln verloren. Seagem, Constellation, Oceanic Prince und Transocean 3. Und dann war die Reihe an Deep Sea Driller. Lauter Objekte im Wert von rund 100 Millionen Mark. Zerschlagen, gestrandet, gesunken. Ein hoher Einsatz, gewiss, aber auch der Lohn, der am Ende winkt, übersteigt alle Vorstellungen. Im Oktober 1975 sprach es Fritz Brandy, Vorsitzender der Geschäftsführung der Elf Mineralöl GmbH, aus. Noch sind große Teile der Nordsee, insbesondere jenseits des 62. Breitengrades, unerschlossen, sodass über die Frage, wie viel Erdöl und Erdgas insgesamt in der Nordsee liegen können, die Meinungen naturgemäß auseinandergehen. Niemand wird es jemals genau sagen können. Aber so viel ist sicher, dass unter der Nordsee, also vor unserer Haustür, Öl- und Gasreserven liegen, die selbst bei einer Förderung von 200 Millionen Tonnen Öl jährlich, wie sie ab 1980 geplant ist, für wenigstens 25 Jahre reichen. Und wenn man den Verbrauch der 5 Anliegerstaaten als gleichbleibend oder geringfügig steigend zugrunde legt, dann wäre das Europa, das um die Nordsee liegt, in der Lage, nach Entwicklung dieser Felder, also etwa von 1980 an, 2/3 seines Ölbedarfs aus der Nordsee zu decken. Und das wenigstens für 25 Jahre, also über das Jahr 2000 hinaus. Vergegenwärtigt man sich, dass dasselbe Europa bisher 80-90% zu ständig wachsenden Preisen aus den OPEC-Ländern importieren muss, dann sieht man ein, der hohe Einsatz, den das Nordseeöl fordert, ist gerechtfertigt. Schlüsseln wir die Kosten auf. Eine einzige Versuchsbohrung in der Nordsee kostet zwischen 5 und 10 Millionen Mark, je nach Wassertiefe und Wetterlage. Und nur jede 7. Bohrung wird fündig. Eine Bohrinsel Typ Halbtaucher kostet wenigstens 100 Millionen Mark, eine Förderplattform sogar das Dreifache. Die Betriebskosten für eine Bohrinsel belaufen sich pro Tag, noch einmal, pro Tag auf 120.000 bis 400.000 Mark. Ein Kilometer Pipeline unter Wasser kostet 3 bis 4 Millionen Mark. Dreimal so viel wie eine Pipeline an Land. Davon verlegt werden müssen einige tausend Kilometer. Alles in allem, die Kosten für die Erschließung der Nordsee bis zum 62. Breitengrad werden sich auf etwa 150 Milliarden Mark belaufen. Eine unvorstellbare Summe. Dazu noch einmal Fritz Brandy als Sprecher der Elf. Damit liegt das Nordseeöl schon in den Selbstkosten auf vergleichbarer Höhe des heutigen Verkaufspreises der OPEC für das arabische Öl. Das Öl der Nordsee kann also nur dann wirtschaftlich ausgebeutet werden, wenn die OPEC-Länder ihr derzeitiges Preisniveau halten, jedenfalls nicht ermäßigen. Inzwischen haben die Norweger sogar beschlossen, über den 62. Breitengrad hinauszugehen. Bohrungen jenseits der Eisgrenze werden die Kosten noch einmal nach oben treiben. Aber das Nordseeöl ist nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, der dem Gesetz von Angebot und Nachfrage unterliegt. Es ist seit dem Yom Kippur-Krieg auch ein Politikum. Jede Tonne, die davon gefördert wird, trägt dazu bei, die gefährliche Abhängigkeit Europas vom arabischen Öl zu vermindern. Und zumindest ein europäisches Land, Norwegen, hat seine energiepolitische Unabhängigkeit bereits erreicht. Ein norwegischer Wirtschaftsexperte. Für die nächsten 65 Jahre haben wir keine Energiesorgen. Vor unserer Haustür lagern genug Erdöl und Erdgas. Bereits heute sind wir beim Öl zu 100% Selbstversorger. 1/3 des geförderten Nordseeöls verbrauchen wir selbst. 2/3 verkaufen wir gegen Devisen an das Ausland. Das entspricht einer Jahresförderung von 100.000 Tonnen. Mehr wollen wir nicht herausholen, auch wenn es technisch durchaus möglich wäre. Denn unsere Kinder und Enkel sollen schließlich auch noch etwas davon haben. Dazu ist anzumerken, für die Norweger als 4-Millionen-Volk, das fast über die Hälfte des Öls in der nördlichen Nordsee verfügt, ist es leicht, Maß zu halten. Anders sieht die Situation für das hochindustrialisierte Großbritannien mit seinen 54 Millionen Einwohnern aus. In Großbritannien laufen die Vorbereitungen für eine Ausbeutung des Nordseeöls in großem Stil auf Hochtouren. Ein Regierungsplan sieht vor, spätestens bis zum Jahr 1980 sollen die britischen Inseln ihren Ölbedarf zu 100% aus den Nordseelagern decken. Darüber hinaus ist angestrebt, Großbritannien zu einem erdölexportierenden Staat auszubauen. Erdöl als Energiespender, als Handelsware, als Politikum. In der Nordsee ist noch alles drin und von besserer Qualität als das Öl aus Nahost. Für die Männer auf den Bohrinseln freilich ist und bleibt es, wie einer von ihnen unverblümt aussprach, die beschissenste Art, nach Öl zu bohren. Von denen, die die gefährlichste Arbeit leisten, von den Tauchern, kommt kein Kommentar. Sie sind eine Elite und verdienen Spitzengehälter von 100.000 Mark im Jahr. Doch dafür leben sie mit dem Risiko eines Berufsunfalles, das statistisch 200 Mal höher ist als beispielsweise im Bergbau. 25 tote Taucher soll das Pipeline-Netz unter der Nordsee bisher auf dem Gewissen haben, so die amtliche Verlautbarung der Konzerne. In Wirklichkeit dürfte diese Ziffer nur Schönfärberei sein. Diejenigen, die die echten Zahlen kennen, geben sie nicht preis, denn sie preiszugeben hieße, die oft genug brutale Methode, mit der diese Arbeiten vorangetrieben werden, der Kritik auszuliefern. Von einem spärlichen Gutwettertag auf den anderen. Und doch, immer wieder finden sich Männer, die dabei mitmachen, als Taucher und erst recht auf der Bohrinsel. Denn auch dort wird überdurchschnittlich gut verdient. Nicht Abenteurer kommen an Bord, sondern Männer, die es sich in den Kopf gesetzt haben, innerhalb kurzer Zeit zu einem gewissen Vermögen zu gelangen. Drei Beispiele. Olaf Svensson, Norweger, 27 Jahre, Raunacken, ungelernt. Im Süden von Norwegen habe ich einen Hof, das heißt, im Moment gehört er noch meinem Vater. Wenn ich ihn einmal übernehme, kremple ich ihn um, bringe ich ihn auf den modernsten Stand. Ich verdiene hier rund 40.000 Mark im Jahr, bei freier Station und Kost an Bord. Das meiste davon kommt auf die hohe Kante. Charles B. Jefferson, Texaner, 34 Jahre, Driller. Wo ich alles nach Öl gebohrt habe? Moment mal, ich muss nachdenken. In Texas, vor Venezuela, im Golf von Mexiko, auf den Bahrain-Inseln, in der Sahara. Jetzt ist die Nordsee dran. Na und? Im Prinzip ist es doch immer das Gleiche. In spätestens 10 Jahren setze ich mich zur Ruhe. Das heißt, wenn ich dann schon das nötige Sitzfleisch habe. 80.000 Mark im Jahr, das ist ein ganz hübsches Sümmchen. Man muss sich nur darauf verstehen, das Geld beisammen zu halten. Da gibt's welche, die bei jedem Landgang den wilden Mann markieren. Aber das ist eine Minderheit. Die bleiben auch nicht lange. Flippen aus. Robert Blanchard, Franco-Kanadier, 38 Jahre, Bohrmeister. Das ist ein Job, den man beherrschen muss, sonst läuft man auf. Ich zum Beispiel habe die Bohrmeisterschule abgeschlossen. Andere Kollegen kommen von der Bergakademie. Von uns wird verlangt, dass wir das ganze Handwerk beherrschen, jeden einzelnen Handgriff. Andererseits müssen wir auch in der Geologie beschlagen sein. Die großen Bosse, die sitzen irgendwo in ihren gepolsterten Sesseln. Der Laden selbst wird von uns geschmissen. 120.000 Mark im Jahr sind dafür wahrhaftig nicht so viel. Für uns gibt's das nicht. Schicht und Freizeit, Schicht und Freizeit. Wir müssen immer ran, wenn wo was los ist. Geschlafen wird dann praktisch im Stehen. Und wenn die Bohrung erst einmal läuft, dann sind die 3-4 Geologen, die zu jeder Bohrinsel gehören, kaum besser dran. Dann sitzen sie in ihren Labors und analysieren den Bohrschlamm und dieser gibt ihnen Auskunft über die erreichten Gesteinsschichten und über Gas- und Ölspuren. Und noch eine andere Funktion hat dieser eingeschwemmte Bohrschlamm, eine braune, stinkende Brühe. Er soll einmal den Bohrmeißel, der sich durch Sand, Erde und Gestein wühlt, kühlen. Und zum anderen soll er im Augenblick des Fündigwerdens als Gegendruck dienen, damit da nicht plötzlich eine unkontrollierte Öl- oder Gasfontäne hochkommt, woraufhin es bis zum großen Knall nur noch ein Atemzug wäre. Und dass dieser keineswegs nur graue Theorie ist, wissen wir spätestens seit dem Unglück mit der norwegischen Bohrinsel Bravo. Dieser Knall beleuchtete schlaglichtartig die Gefahren, die das Milliardending in der Nordsee in sich birgt. Und solche Unglücksfälle wird es immer wieder geben. Bravo war nicht der Erste, und wird nicht der Letzte bleiben. Selbst wenn die Sicherheitsvorschriften jetzt noch verschärft werden. Sie sind ohnehin schon streng genug. Geraucht wird nur in eigens dafür eingerichteten Räumen. Auf den Plattformen gibt es keine Steckdosen. Die Winden und Kräne werden mit Pressluft betrieben. Was an den Nerven zerrt, ist der Seegang. Theoretisch könnte man bei jedem Seegang bohren. Das Bohrgestänge ist elastisch genug. Aber die Menschen machen da nicht mit. Das Milliardending, Öl aus der Nordsee, das war eine Sendung der Reihe Heimat und Welt.